SWR 2 Wissen. Welt am Draht. Thema heute: die dunkle Seite des Internet. Mit Michael Stein. Willkommen. In so mancher der vergangenen Ausgaben von Welt am Draht haben wir darüber berichtet, welche positiven Impulse vom Internet ausgehen, welche neuen Möglichkeiten das Datennetz bietet. Diesmal soll es hier bei Welt am Draht um die gewissermaßen andere Seite, die dunkle Seite gehen, denn die gibt es natürlich auch. Kannibalismus, Mord, Kinderpornografie, was davon trifft man tatsächlich im Internet an? Welche Formen der Internetkriminalität gibt es überhaupt? Und wie können Eltern ihre Kinder, wie können wir uns auch selber davor schützen? Das Thema. Das Internet ist ein Transportmedium für Daten, nicht mehr und nicht weniger. Es stellt Möglichkeiten zur Kommunikation zur Verfügung. Es erlaubt das Übertragen von Fotos, Videos und Tönen. Das alles kann ein Brief auch. Niemand käme aber deswegen auf die Idee, den Brief grundsätzlich abzulehnen. Aber da gibt es einen ganz entscheidenden Unterschied. Das Internet transportiert nämlich auch große Datenmengen, wie sie zum Beispiel bei einem Foto entstehen, sehr, sehr schnell und weitgehend anonym. Dadurch entstehen Möglichkeiten, die einige Menschen für ihre düsteren Aktivitäten benutzen. Noch vor ein paar Jahren hatten es die Strafverfolgungsbehörden zum Beispiel gerade einmal mit ein paar hundert Bildern zu tun. Ein paar hundert zu viel, aber heute geht es um Fälle, bei denen 1,2 Millionen Kinderpornobilder entdeckt werden. Und die Darstellungen werden immer härter und immer brutaler, das berichten die Fahnder. Frank Patterlong, Leiter des Ressorts Netzwelt bei Spiegel Online, der Internetausgabe des Nachrichtenmagazins Der Spiegel, über die dunklen Seiten des Internet. Ich für meinen Teil weiß, dass es mediale Inhalte gibt, mit denen wir unseren eigenen Köpfen massiv Gewalt antun. Ich weiß das, wenn mein 9-jähriger Sohn nachts weinend zu mir kommt, weil er Albträume hat, nachdem er heimlich irgendwas gesehen oder am PC gespielt hat, was er eigentlich nicht durfte. Ich weiß das, wenn mein Chefredakteur mich, nachdem irgendein Irrer in Hessen einem angeblich freiwilligen Opfer den Penis abschnitt und diesen zusammen mit dem verstümmelten Opfer verspeiste, bevor er den Mann ermordete, auf Recherche ins weltweite Netz schickt. Während wir in der Redaktion darüber debattieren, welche Details der Geschichte wir den Lesern zumuten können, sollen oder wollen, fühle ich mich zum Kotzen. Wenn man weiß, wie und wo man suchen muss, dann wird das World Wide Web zur Tortur. Was macht das mit Menschen, die sich so etwas freiwillig und gern ansehen? Bei denen die wirklich finsteren Ecken des WWW Teil des täglichen Lebens, Teil der Fantasien sind? Gibt es Menschen, die aus Neugier kommen, aus Faszination am Ekel zurückkommen und irgendwann aus Gewohnheit es irgendwann gut finden? Wäre das eine Erklärung für den Boom der Kinderpornografie im Web? Ganz spontan denke ich an die Kultfigur Hannibal Lecter aus dem Film Schweigen der Lämmer. Suchen wir uns Dinge zum Begehren aus? Strengen Sie sich mit allen Kräften an, jetzt eine Antwort darauf zu finden? Nein, wir können... Nein, wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Wenn diese Penisgeschichte Teil eines Lecter-Films wäre, denke ich, dann würden die Fans noch in 5 Jahren begeistert darüber reden. Nach 5-6 Stunden des Sehens und Lesens fühle ich, wie in mir eine kleine Angst wächst. Nachts, nach stundenlanger Recherche in den Finsterecken des Webs, fahre ich mit dem Bus heim und frage mich, hinter wie vielen der erleuchteten Fenster, die da vorbeiziehen, perverse Irre sitzen. Mord ist Popkultur. Perversität ist Meinungsfreiheit. Das Spiel mit der Verletzung gesellschaftlicher oder moralischer Werte und Normen ist manchmal Kunst, öfter Kult und heute fast immer nur noch cool, völlig krass, Mann, geil, wow! Nirgendwo ist das deutlicher als im Internet, aber als Phänomen durchzieht es unsere ganze Alltagskultur. Da ist das Web nur die Spitze des Eisbergs. Über den Medienkonsum, vom Buch, über den Film, selbst die Nachrichten bis hin zu den dunklen Hinterhöfen des WWW machen wir das Beängstigende, das Erschreckende, das Ekelhafte zum Konsumgut. Seit rund 30 Jahren kursieren Gerüchte über eine Filmszene, die vorzugsweise im Verborgenen agiert. Da werden Menschen vor laufender Kamera getötet, manchmal sogar gegessen. Wie im Falle der Kinderpornografie aber war diese Szene klein, nur wenigen zugänglich, die Vertriebswege für solche Machwerke subversiv und umständlich. Das Internet hat das alles verändert. Irgendwann in den 80er Jahren begann die unbegreifliche Erfolgswelle eines Filmes, der in seiner ungeschnittenen Version zunächst nur unter den Ladentheken schmieriger Videotheken weitergereicht wurde. Auf eine Geschichte hatten die Macher verzichtet. Das Machwerk zeigte nichts als den Tod. Echt, wirklich, in all seinen blutigen Schattierungen. Exekutionen, Verstümmelungen, Folterungen, Detailaufnahmen zerfetzter Körper nach Unfällen, Mordopfer, nonstop, über 90 Minuten lang. Der Film wurde weltweit zum heimlichen, aber unheimlichen Erfolg. Die Macher produzierten einen zweiten, einen dritten, einen vierten Teil. Es folgte die 150-Minuten-Version Worst Off. Je schlimmer, desto geiler empfand und empfindet das eine Szene, die lange weit verteilt und mit vergleichsweise wenig Kontakten zueinander existierte und seit Mitte der 90er Jahre boomt und wächst. Denn 1994 begann der Siegeszug des World Wide Web. Seitdem stehen vielfältige Kontakt- und Vertriebswege offen. Längst geht das Video vor allem über die virtuelle Ladentheke. Die schauerlichen Sammlungen sind nur die bekanntesten Filme einer Szene, deren härterer Teil über solche Machwerke fürs bereite Publikum nur lacht. Denn die wirklich heiße Ware wird nicht über Websites gehandelt, sondern in IRC-Chats, in Usenet-Foren, in geschlossenen Benutzergruppen. Snuff nennt sich der Stoff, aus dem die Albträume sind. Das Web ist voll davon, sorgt für die Vernetzung einst isolierter Fans. Angeblich echte Morde in voller Länge gibt es da zu sehen, oftmals als perverser Höhepunkt härtester pornografischer Szenen inszeniert. Wer sich so etwas anschaut, sagte der Psychologe Rudolf Eck in einem Interview, sei noch nicht unbedingt krank, aber es gehe in die Richtung. Im Herbst letzten Jahres erzählte mir ein BKA-Fahnder hinter vorgehaltener Hand, dass es zahlreiche Fälle gäbe, vor allem im Kontext mit Kinderpornografie, Morde an Babys und Minderjährigen. Details würden mit Rücksicht auf die Familien zurückgehalten. Weniger zurückhaltend war 1997 ein überführter Kinderschänder in Großbritannien. Er persönlich habe 5 Filme gesehen, in denen Kinder und Babys getötet worden seien. Im Netz bringen solche Filme 2000 Euro und mehr pro Download. 2000 Euro Kopfgeld für ein vergewaltigtes, ermordetes Baby. Wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Das ist wahrer Snuff, doch die Grenze ist fließend. Das Thema wird im Usenet und etlichen IRC-Chats völlig offen diskutiert unter Fans und Gegnern. Die Vertreter der Subkultur argumentieren, im Snuff würden doch nur Horrorfantasien inszeniert, nichts sei echt. Gegner entgegnen, dass die Grenze eben zu oft überschritten werde. Genau darum geht es, Grenzverletzungen. Das Web ist voll davon. In spezialisierten Foren werden Fantasien ausgetauscht. Snuff-Comics sind die erste Stufe, die Fantasien an der Grenze des Mach-Unfassbaren in Szene zu setzen. Es folgt der schlecht gemachte Film, der bessere, darauf der Film, der so gut ist, dass man nicht mehr weiß, ob er echt ist oder nicht. Am Ende steht der ultimative Special-Effekt, die perverse Ausweidung eines frisch geschlachteten Menschen. Wer im Web danach sucht, wird fündig. Und ja, es gibt auch Kontaktanzeigen, die mit dem Grenzgang spielen. Ich habe mein Leben satt, schreibt eine junge Frau in einem Bulimie-Forum und suche jemanden, der mich isst. Sie wäre eine hilfsbedürftige, sehr kranke Frau, wenn die Anzeige echt ist. Doch wie auch immer, ob es nun um ein Spiel mit der Grenzverletzung geht oder um echte Todessehnsucht, im Vergleich zur Vor-Web-Zeit haben sich die Chancen der jungen Frau ziemlich verbessert, einen Partner für ihre selbstmörderische Fantasie zu finden. Das Problem beginnt nicht im Web, sondern im Kino, in illegalen Videospielen, in der Alltagskultur, irgendwann im Kopf der kranken Täter. Aber es hilft auch kein Herumreden. Das Internet befördert die Verbreitung von Inhalten, die nicht verbreitet werden sollten. Das Web hat Snuff potenziell massenmarktfähig gemacht, weltweit. Technisch ist das Problem nicht zu lösen, sondern nur gesellschaftlich. Die Frage ist nicht, wie hier Zensur möglich wäre, sondern was man unternehmen muss, damit Menschen sich solchen Müll erst gar nicht ansehen wollen. Denn bestimmt wird dieser perverse Markt von Angebot und Nachfrage. Das Finsterweb boomt, weil es eine Nachfrage gibt. Wir beginnen das zu begehren, was wir jeden Tag sehen. Unter Freunden des Webs hat das Wort Zensur einen schlechten Klang. Doch heißt das, dass man darüber in bestimmten Fällen nicht zumindest nachdenken sollte? Wie dünn die Grenzlinie zwischen der durchaus menschlichen Lust am kontrollierten Grauen und krankhaften Exzessen ist, zeigt sich überdeutlich in der sogenannten Gore-Szene. Sie rekrutiert ihr Publikum über das Web und erreicht unendlich viele Menschen da, wo diese stets online sind, im Büro. Im Jahr 2000 kursierte ein Bild im Web, das japanische Geschäftsleute angeblich beim Essen eines Babys zeigte. Das Bild war eine Fälschung, aber die Veröffentlichung des schaurigen Machwerks verlieh einer Gore-Seite Kultstatus und machte sie zeitweilig zu einer der populärsten im Web. Die Adresse ist kein Geheimnis. Im Sommer 2000 erlangte Rotten fragwürdige Berühmtheit, wurde für Monate zu einer der 10 meistbesuchten Seiten im WWW. Seit einigen Monaten bemüht sich die Staatskanzlei in Düsseldorf um eine Blockierung der Seite und hat damit einen Sturm der Empörung verursacht. Klar, es geht ums Prinzip. Zensur ist nie wünschenswert. Aber ist sie in Fällen wie Rotten nicht vielleicht nötig? Rotten ist nur eine von vielen Sammelseiten in dieser Richtung. Hier kann man sich die Schocker abholen, die dann oft wochenlang per E-Mail von Büro zu Büro rund um die Welt weitergereicht werden. Hast du das schon gesehen? Ist das nicht fürchterlich? Kann das echt sein? Was macht so etwas mit unseren Köpfen? Die Macher verstehen sich selbst als Beweis, dass das Web nicht zu zensieren ist. Dass ihre Inhalte obszön sind, stellen sie gar nicht in Frage. Sie sind sogar stolz darauf. Das Netz, heißt es in einem Statement zum Thema Zensur, ist kein Babysitter. Kinder sollten sich genauso wenig unbeaufsichtigt im Web herumtreiben, wie man sie sich unbeaufsichtigt auf den Straßen New Yorks herumtreiben lassen sollte. Das ist richtig. Aber das Internet ist ortlos. Es ist immer überall. Da ist Aufsicht im Sinne von Aufpassen fast so unmöglich wie echte Zensur. Die Diskussion um ein Verbot oder eine Zensur solcher Angebote dauert seit 3 Jahren an. In Deutschland wurde sie zeitweilig praktiziert. Gelungen ist sie nie. Sie wird auch nie gelingen. Aber man kann den Zugang zu solchen Angeboten erschweren und diejenigen bestrafen, denen eine aktive Rolle in den schlimmsten Auswüchsen nachgewiesen werden kann. Der Rest darf keine Zensurdebatte sein, sondern eine Wertediskussion. Die zu beantwortenden Fragen sind klar. Was tun wir uns selbst an und was und wie viel davon wollen wir uns wirklich antun? Man kann das Ganze allerdings auch positiv formulieren. Wann beginnen wir damit, uns die Welt oder zumindest das Web so zu machen, wie es uns gefällt? Einer der härtesten Jobs in dieser Zeit, das ist vermutlich der eines Internetfahnders. Eines Polizeibeamten also, der sich täglich mit dem auseinandersetzen muss, was da im Internet an grauenvollen Inhalten kursiert. Das Bundeskriminalamt in Wiesbaden hat hierfür eine eigene Abteilung eingerichtet. Christina Debelius hat sie besucht. Der Kannibalenmord von Hessen führte in die dunkelsten Abgründe des World Wide Web. Und nur den Ermittlungen des Bundes- und Landeskriminalamtes in Wiesbaden ist es zu verdanken, dass der Täter schließlich überführt wurde. So Wolfgang Schreiber, Leiter der Internetrecherche beim Bundeskriminalamt. Denn übers Internet hatte der Täter nicht nur sein Opfer gefunden, sondern auch seine Spuren hinterlassen. Diese wurden dann von den Ermittlern zurückverfolgt und der Täter war identifiziert. 20 Internetermittler sind beim BKA im Einsatz. Tagsüber, nachts und sogar am Wochenende gehen sie auf eine Art virtuelle Streife im Internet und durchforsten es nach kriminellen Angeboten. Das ist genau wie in der Stadt. Es gibt Stellen, da ist es clean, da passiert nichts. Und dann gibt es Ecken, da passiert eben was. In der Stadt sind es die Ecken, wo wenig Licht ist, wenig Verkehr ist, abgelegen ist. Und im Internet sind es halt bestimmte Foren, bestimmte Use Groups. Und wie im realen Leben trifft man auch auf der Datenautobahn jede Art von Kriminalität. Die Straftaten reichen von Hehlerei, Betrug und Menschenhandel über Drogenkriminalität und Rechtsradikalismus bis zu Totschlag, Vergewaltigung, sexuellem Missbrauch und Kinderpornografie. Über 1000 Fälle wurden in 2001 insgesamt registriert. Alleine 80% davon sind Kinderpornografie. Der Hauptumschlagplatz ist jedoch nicht das World Wide Web im Internet, sondern vielmehr sogenannte Internet-Relay-Chats oder Newsgroups. Da ist eine neue Newsgroup, die heißt Blümchenfreunde, sagen wir mal so, als Fantasienamen. Wenn Sie Blümchenfreunde hören, denken Sie ja nicht, dass da irgendwas Illegales ist, aber das ist vielleicht ein Deckmantel von irgendwelchen Pädophilen, die sich treffen und Informationen austauschen. Die Wahrscheinlichkeit also, im Internet auf Kinderpornografie zu stoßen, ist sehr gering, aber nicht ausgeschlossen. Ein Beispiel sind illegale Tauschbörsen. Hier findet man eben nicht nur Musik von Madonna oder Computersoftware, sondern auch kinderpornografische Bilder. Was viele jedoch nicht wissen, auf den Besitz und den Vertrieb von solchen Bildern stehen schwere Strafen. Und das ist auch das, wovor ich wirklich nur jeden warnen kann, auf eigene Faust nach Kinderpornografie zu suchen, weil dann ist er drin. Also das würde niemand tolerieren. Also Sheriffs, die uns die Arbeit angeblich erleichtern wollen und im Internet nach illegalen Inhalten gucken, die brauchen wir nicht. Denn wer sich solche Bilder anschaut und runterlädt, ist rechtlich gesehen schon im Besitz von illegalen Inhalten. Und wer solche Bilder vertreibt, muss mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. Wenn man also auf kriminelle Inhalte stößt, sollte man das sofort der örtlichen Polizeidienststelle oder dem Landeskriminalamt melden. Wichtig dabei ist die genaue Angabe der Internetadresse, der Newsgroup oder des IRC und des Absenders. Im Anschluss sollte man unbedingt den Arbeitsspeicher des Internetbrowsers löschen. Die Ermittler beim Landeskriminalamt nehmen dann die Spur des Täters auf. Die hinterlässt er meist durch seine E-Mail-Adresse, Provider-Daten oder seine IP-Adresse. Dann werden die Beweise oftmals innerhalb weniger Stunden analysiert und gesichert. Wir finden im Internet, sagen wir mal 5, 10, 50, manchmal auch 100 kinderpornografische Bilder. Das ist gut und schön, aber wir brauchen ja natürlich auch noch den direkten Beweis. oder die Ermittler. Also was machen die? Sie werden zu ihm nach Hause gehen und werden gucken, hat er auf seinem Rechner zu Hause ebenfalls Kinderpornografie. Also ich würde sagen, in 100% oder 99% der Fälle ist es so. Ein leichtes Spiel also, wenn der Täter von einem deutschen Wohnzimmer aus agiert. Schwer haben es die Ermittler allerdings, wenn der Täter im Ausland sitzt. Während deutsche Provider illegale Inhalte meist sofort sperren, können die Ermittler ausländische Provider nur darauf hinweisen. Wir haben allerdings auch das Problem, dass wir ausländische Provider haben. Ich kann also auch ganz klar sagen, wir hatten russische Provider, wo wir festgestellt haben, die haben auf einer russischen Webseite Kinderpornografie. Wir haben das an Interpol Moskau gemeldet und es ist nichts passiert. Andere Länder, andere Gesetze. So war es in Japan bis vor einigen Jahren sogar erlaubt, Kinderpornografie zu verbreiten. Sie war der normalen Pornografie sogar gleichgestellt. Auch in den USA ist Angeboten mit rechtsradikaler Propaganda nur schwer beizukommen. Die ist dort nämlich durch die Informations- und Meinungsfreiheit gedeckt. Kein Wunder also, dass ein großer Teil dieser illegalen Angebote im Ausland liegt. Alleine 60% in den USA. Bedenkt man, dass es Millionen von Webseiten, Newsgroups und IRC-Chats gibt, ist dann die virtuelle Streife nicht mit einem Kampf gegen Windmühlen zu vergleichen? Sie könnten natürlich auch Tausende von Polizisten ins Internet schicken. Natürlich würde das Internet sicherer. Aber es würde immer auch noch ein Rest bleiben an Kriminalität im Internet, die man eben nicht entdeckt. So wie es auch im realen Leben der Fall ist. Auch wenn alle Straßen beleuchtet sind, wir doppelt so viele Polizisten haben, werden immer noch Autos aufgebrochen, da wird in Wohnungen eingebrochen. Ich meine, jeden Kinderschänder, den wir erwischen, ist einer weniger. Das Internet ist eben nicht mehr und nicht weniger als ein Spiegel der Gesellschaft. Allerdings können die Täter hier weitaus anonymer handeln als im realen Leben und ihre Identität durch weltweite Vernetzung verschleiern. Doch internationale Kooperationen in der Verbrechensbekämpfung werden immer häufiger und immer erfolgreicher. Ein Beispiel dafür ist das Vorgehen gegen mehrere Kinderpornografieringe im letzten Jahr. Das Finden von globalen, weltweit gültigen Kriterien für die Verbrechensbekämpfung im Internet dürfte jedoch eine Herausforderung für die Zukunft bleiben. Es gibt nichts, das es nicht gibt. Dieser Satz ist zwar platt, aufs Internet trifft er aber ganz sicher zu. Die allermeisten von uns können sich wohl kaum vorstellen, was da an Inhalten täglich durch die Datenleitungen flitzt. Holger Bruns über einen Fall, der vor einiger Zeit vor allem durch die Boulevardpresse ging. Das Internet ist ein Medium, in dem jeder publizieren kann, zum Beispiel auch Menschen, die vielfach gestört sind und die ihren Hang zu sexuellen Perversionen auf einschlägigen Websites zumindest virtuell ausleben. Es gibt zahllose Angebote im Netz, so wie die Necrobabes, eine Website mit einer Sammlung von sadistischen Inhalten. Bis Mitte Dezember 2002 gab es hier ein Forum, in dem sich unter anderem junge Frauen zum kannibalischen Verzehr anboten. Makaber, denn es stellte sich heraus, dass sich im gleichen Forum ein sexuell Verwirrter seine Opfer suchte. Ganz real. Das Entsetzen war groß. Wie konnte sowas geschehen? Die Suche nach Erklärungen begann. Der Bremer Kriminologe Lorenz Böllinger. Also zum Beispiel die sadistischen Anteile oder die exhibitionistischen Anteile, die uns als Straftaten oder als Perversion auffällig werden, sind im Grunde Teil der normalen Fantasiewelt des Menschen. Sie sind nur in unterschiedlichem Maße von den Menschen verarbeitet, bewältigt, verdrängt, teilweise auch verleugnet. Es gibt nun Individuen, die aufgrund Traumatisierung in ihrer Lebensgeschichte diese Bewältigung, diese Verarbeitung solcher universellen und allgemeinen vorhandenen Fantasien nicht geschafft haben, sozusagen, bei denen die immer wieder durchbrechen. Und das genau ist beim Kannibalismus der Fall. Wir haben als Kinder manchmal ja vielleicht sogar ganz bewusst formuliert, ich habe dich zum Fressen gern, das sagen Erwachsene sogar manchmal. Das ist ein Hinweis darauf, dass das eine allgemein menschliche Fantasiekomponente ist. Lorenz Böllinger ist Professor für Strafrecht und Kriminologie an der Universität Bremen. Zusätzlich ist er Diplompsychologe und Psychoanalytiker, spezialisiert unter anderem auf die gerichtliche Psychiatrie. Lorenz Böllinger hält echten Kannibalismus für ausgesprochen selten. Wenn es dazu kommt, geht es dem Täter meist um die vollständige Beherrschung seines Opfers, um dessen Einverleibung. Die kannibalische Tötung des Partners beim Sex ist eine männliche Fantasie. Und wenn wir dann hinzunehmen, dass bei diesen sehr schwer gestörten Menschen der Zustand der Euphorie dann nicht mehr zu unterscheiden ist von einer Psychose. Das ist eine Art Wahn. Da fehlt jegliche Einfühlung in das Opfer, da zählt nur noch die Sexualität als ultimative Lust. Der Kater, der Zusammenbruch, der narzisstische Zusammenbruch, der kommt schon bei diesen Menschen. Der kommt aber in der Regel erst hinterher. Dieses Hochgefühl kann sehr wohl diesen Todeszeitpunkt erstmal überdauern. Euphorie und Katerstimmung bilden die beiden Extremer des ewigen Teufelskreises, in dem sich psychisch kranke Menschen befinden, deren sexuelle Fantasien sich längst zur fixen Idee verfestigt haben. Im Internet sind solche Menschen ideale Opfer für die Pornoindustrie, die es vor allem auf deren Geld abgesehen hat. Die Nekrobabes mit ihrer Propaganda für Sex, Gewalt und Tod machen da keine Ausnahme. Ein Bereich der Website ist zwar kostenfrei, macht aber Hunger auf den kommerziellen Teil, und da gibt es Bildchen für Möchtegern Kannibalen nur gegen klingende Münze oder Kreditkarte. Dass hier die innere Not von Menschen schamlos ausgenutzt wird, stört die Betreiber der Necrobabes und anderer einschlägigen Seiten nicht sonderlich. Ihr Treiben schützt in den USA das Recht auf freie Rede und sie verdienen per Internet damit viel Geld. Doreen Spellinger warnt jedoch vor falschen Schuldzuweisungen. Es wäre falsch anzunehmen, dass das Internet in diesem Sinne ursächlich wirkt. Es wird von denen, die so gestört sind, dass sie das brauchen, benutzt, und darunter gibt es einige ganz wenige, für die das nicht genügt und die dann weitergehen. Und ich behaupte, dass sie das auch tun würden, wenn es das Internetangebot nicht gäbe. Eine Behauptung, die sich heute nicht mehr beweisen lässt. Ein typisches Henne-Ei-Problem, denn jetzt, wo es die Phänomene gibt, gilt es, sich selber davor zu schützen. Gilt es auch, Wege zu finden, damit nicht konfrontiert zu werden. Wie kann man etwa verhindern, dass Kinder versehentlich oder weil auf dem Schulhof darüber gesprochen wurde, mit derartigen Inhalten in Berührung kommen? Anja Brockert. Der Schulhof als Tauschbörse. Hier wechseln nicht nur Popmagazine und Bravo-Zeitschriften ihre Besitzer. Schüler versorgen sich gegenseitig auch mit Computersoftware und tauschen Spiele und Internetadressen aus. Cool und angesagt sind dabei für manche die Homepage von Stefan Raab oder die vom 1. FC Köln. Für andere hingegen sind es Websites mit drastischen Inhalten, Pornoseiten, Bilder von Mordopfern oder von Selbstmorden. Die dunklen Seiten des Internet sind für manche Jugendliche faszinierend. Je größer das Tabu, desto höher der Reiz. Jugendliche sind neugierig, wollen viel erfahren. Aber ich denke, die Gefahr ist immer dann groß, wenn Jugendliche in einer Problemsituation sind. Dann kann es schon sein, dass praktisch durch solche Seiten sich ein falsches Weltbild entwickelt. Aber wenn gefestigte Jugendliche, denke ich, besteht hier die Gefahr weniger. Wie im wirklichen Leben auch, sind vor allem labile Jugendliche gefährdet, im Internet in die Fänge dunkler Gruppen zu geraten, meint die Ulmer Medienpädagogin Anne Radlinger. Sie gibt seit einigen Jahren Internetkurse an der Familienbildungsstätte und sie kennt die Ängste der Eltern, dass ihnen durch die neuen Medien die Kontrolle über ihre Kinder entgleiten könnte. Hier hilft nur eins, meint Anne Radlinger. Eltern müssen sich selbst mit der virtuellen Welt beschäftigen, um ihre Kinder vor den Gefahren warnen zu können. Dazu braucht man einfach eine Gesprächsbasis und die muss man zu diesen Jugendlichen aufbauen. Und deswegen bin ich auch immer dafür, dass man gerade mit Kindern den Weg ins Internet relativ früh macht. Dann nämlich, wenn ich auch noch mit meinem Kind gut drüber reden kann, wenn ich auch hier von ihm noch anerkannt werde und eben die Peergruppe, also die Gruppe der Gleichaltrigen, noch nicht diese Rolle spielt. Die Zahl der Eltern, die die Internetnutzung ihrer Kinder begleiten wollen, ist in den letzten Jahren gestiegen. Das hat auch Anne Radlinger in ihren Kursen beobachtet. Doch noch immer gibt es viele Mütter und Väter, die fremdeln, wenn es um die neuen Medien geht. Der heimische PC ist nicht selten die alleinige Domäne von Sascha oder Julia, während Mama und Papa sich ausklinken. Schließlich sind die Kinder sowieso fitter mit der Maus, dem Joystick und der Suchmaschine. Und wer endlich einmal seine Ruhe haben will, der nutzt den Computer auch schon mal als Babysitter. Dabei kann es dann passieren, dass die Kleinen, die schon schreiben können, auf problematische Seiten stoßen. Diese Anbieter zum Beispiel von Sexseiten nützen auch aus, wenn man die Adresse eingibt, wenn man einen Schreibfehler macht. Ein zum Beispiel ist, wenn Kinder die Pippi Langstrumpf suchen, ja, dann schreiben man Pippi mit 2 P, sie schreiben es mit einem P, pippi.de und kommen auf eine Sexseite. Hardcore-Bilder, Kinderpornografie oder Fotos von ermordeten Menschen können Kinder zutiefst verstören. Alleine verarbeiten können sie solche Anblicke nicht. Dafür brauchen sie das Gespräch. Auf Filterprogramme, die den Zugang zu problematischen Seiten verhindern, ist nur bedingt Verlass, meint Medienpädagogin Radlinger. Sie sollten nur begleitend eingesetzt werden, denn am besten ist in den ersten Jahren betreutes Surfen. Jüngere Kinder sollten auch nicht allein in das Internet gehen, die sollten von den Eltern begleitet werden. Also man kann sagen, wenn Eltern einen Internetanschluss zu Hause haben, selber auch ins Internet gehen, dann kann man so ab 5, 6 die ersten Schritte ins Internet mit dem Kind machen. Und dann so ja mit 8, 9, da reicht es dann, denke ich, oft so, wenn man in der Nähe ist, dass wenn die Kinder auf was stoßen, dass sie einem Bescheid sagen können. Ältere und Jugendliche, klar, da wäre das kontraproduktiv, wenn man die so begleiten würde. Die müssen ihre Erfahrungen machen. Aber ich denke, Es ist ja auch eine Chance, nämlich diese Themen aufzunehmen und über diese Themen zu diskutieren. Und das gilt nicht nur für das erzieherische Gespräch zu Hause, sondern auch für die Schule. Anne Radlinger hat beobachtet, dass auch hier die Sensibilität in den letzten Jahren zugenommen hat. Vor allem das Thema Rechtsradikalismus im Internet wird heute an den Schulen diskutiert. Trotzdem, genauso wie man Kinder auf den Straßenverkehr vorbereitet, sollte man sie auch für den Datenhighway präparieren, die Gefahren klar benennen, ohne übertrieben Angst zu machen. Eine Verhaltensregel für Jungsurfer zum Beispiel lautet: Seiten, die mich beunruhigen, klicke ich schnell weg und sage den Eltern Bescheid. Die schauen sich die Seite an und melden sie, zum Beispiel dem Jugendschutznet. Doch bei aller gebotenen Vorsicht, die negativen und dunklen Seiten des Internet sollten auch nicht überbetont werden, meint Anne Radlinger. Und da hätten auch die Medien eine Verantwortung. Das ist der Pädagogin vor allem bei der zum Teil skandalisierenden Berichterstattung im Kannibalismusfall deutlich geworden. Ich denke, desto mehr wir das jetzt auch durch die Medien ziehen, desto schwieriger ist es für die Jugendlichen, denn sie werden immer neugieriger und wir können auch Jugendliche dazu bringen, durch Medien, indem es in den Medien hochgespielt wird, dass sie sich für diese Seiten interessieren. Welt am Draht. Eines scheint mir aber noch wichtig zu sein. Man muss vor dem Internet keine Angst haben und man sollte das Netz auch nicht deswegen ablehnen, weil es dort die Dinge gibt, über die wir in dieser Sendung berichtet haben. Denn kein erwachsener Internetsurfer muss fürchten, mit Bildern oder Videos konfrontiert zu werden, indem er einfach nur mit offenen Augen die Seiten aufruft, die ihn interessieren. Das ist so ähnlich wie beim Besuch einer Videothek. Wer im normalen Bereich bleibt, der wird keine pornografischen Machwerke zu Gesicht bekommen. So, das war Welt am Draht für heute. Die dunkle Seite des Internet hieß unser Thema. Wenn Sie die Sendung noch einmal hören und dabei vielleicht das Manuskript in Ruhe nachlesen möchten, dann können Sie das tun und zwar im Internet. Die Adresse unserer Homepage: www.swr2.de/wissen. Noch einmal: www.swr2.de/wissen. Dort klicken Sie dann einfach die Welt am Draht Homepage an. So, das war Welt am Draht für heute. Mein Name ist Michael Stein. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir hören uns. Musik